know what? Or die. Die Hardcore Punk-Sendung auf Radio Z. Hallo. Hallo, willkommen bei DIY or Die mit der August-Sendung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben gerade als Intro gehört eine japanische Band aus Fukushima mit dem Song Stop Jab. Und zwar geht es um die Band The Stalin, einer frühen einflussreichen japanischen Punkband an der Grenze zum Hardcore-Punk. Stop Jab, das Album von 82, war ihr zweites Album und ich habe hier eine Wiederveröffentlichung dabei auf Survival Research. Genau, Stop Jab von The Stalin war das als Intro. Und ich starte gleich mit sehr anderer Musik. Es wird jetzt deutlich poppiger zu Beginn. Es geht los mit einer Wiederveröffentlichung, auch aus dem Jahre 1982, allerdings aus England. 12 Cubic Feet haben 1982 eine 10-Inch rausgebracht, Straight Out of the Fridge. Eine Band, wo ich jetzt im Vornherein sagen muss, wir haben eben nochmal versucht zu recherchieren, ich nicht hundertprozentig sicher bin, woher die Band kam. Straight Out of the Fridge. Straight Out of the Fridge, aus dem Kühlschrank. Sie waren auf jeden Fall personelle Überschneidungen zu der Band Exhibit A. Die haben wir auch, glaube ich, mal vorgestellt, beziehungsweise wir haben auf jeden Fall einen Sampler vorgestellt, wo sie drauf sind. Sing from the Crypt oder Creature from the Crypt oder... Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich dachte vorhin Creatures, aber The Thing könnte auch sein. Ich glaube Creatures from the Crypt. Creature, ja. Auf jeden Fall ja. So ein Dark Entries. Genau. Sampler mit coolen Songs drauf. Genau. Und da waren eben Exhibit A damals auf diesem Sampler und aus der Band gingen dann 12 Cubic Feet hervor. Diese 10-Inch von 82 wurde jetzt auf dem Label Sealed Records als 12-Inch wieder veröffentlicht. Zu hören ist darauf eine sehr coole Mischung aus Anarcho-Punk, Post-Punk, ja, Schrammel-Pop, also so ein sehr guter Mix aus verschiedenen Post-Punk-Stilen der damaligen Zeit. Der Opener, den ich euch jetzt gleich vorspiele, der hat den Titel Blob. Das ist ein mega guter Song. Ich muss aber leider sagen, dass danach leider die Platte ein bisschen abnimmt. Also das ist, ich bereue es nicht, diese Platte mir besorgt zu haben, aber danach die starten mit so einem guten Hit und danach wird es so ein bisschen schwächer. Okay, also, aber dann hören wir jetzt den... Wir hören den Hit, ja. Wir hören nicht den schwächsten Song der Platte. Ich möchte noch erwähnen, dass es... Das wäre auch mal ein Sendungskonzept. Die schlechtesten Songs der Platte hören? Ja, für eine Folge lang. Ja, das hört sich gut an, ja. Falls uns mal nichts einfällt und wir nichts haben. Sehr gut. Song, wo man sich dann fragt, warum ist der Song überhaupt auf der Platte? Was soll das? Gut, noch kurz was zu der Wiederveröffentlichung und zu Sealed Records. Wie eigentlich alle Sealed Records Wiederveröffentlichung ist es immer sehr schön aufgemacht. Auch hier mit einem schönen Beiheft von wo Fotos und auch Flyer der Band drin sind. Also das ist sehr liebevoll und sehr cool. Da gibt es natürlich Pluspunkte von uns, wenn man Wiederveröffentlichungen liebevoll gestaltet. Das, was ich vorhin meinte. Genau, also das ist uns wichtig und Sealed Records machen das. Genau, ihr hört jetzt 12 Cubic Feet aus irgendwo aus England, eventuell der Grafschaft Fritsch. Und der Song heißt Blob. Yeah, das war Blob von 12 Cubic Feet von ihrer EP oder Mini-LP, Mini-Album Straight Out of the Fridge. Und diese Platte von 82, die übrigens in London aufgenommen wurde, vielleicht war die Band dann auch wirklich aus London, die gibt es jetzt in schöner Aufmachung auf Sealed Records. Also wem das gefallen hat, checkt das gerne aus und auch andere tolle Wiederveröffentlichungen auf Sealed Records. Und jetzt übergebe ich an Jesse mit... Ich spoilere schon mal mit Hardcore. Genau, jetzt geht's in die andere Richtung weiter, danke. Und es geht auch um eine Wiederveröffentlichung und hier ist es jetzt nicht die allertoppeste Aufmachung. Also ich hätte es schön gefunden, wenn noch ein bisschen mehr mit dabei gewesen wäre. Allerdings ist es dennoch auch in Ordnung. Und zwar, in einer der letzten Sendungen, irgendwann dieses Jahr, hatte ich schon von SSD die erste LP The Kids Will Have Their Say dabei und jetzt hat Trust Records auch noch die Get It Away 12-Inch von SSD wieder veröffentlicht. Ursprünglich kam die 12-Inch 83 auf Xclaim raus und es geht auch auf der 12-Inch weiter mit dem Boston Hardcore Punk, den SSD so stark mitgeprägt. haben. Gleichzeitig sind aber auch unterschiedlichste Einflüsse zu hören, was die Platte cool, abwechslungsreich und interessant macht. 7 Songs insgesamt, davon einer, der sich auf der Platte Exclaim nennt, ist der auf der The Kids Will Have Their Say schon als How Much Art vorhanden. Oder so wird er da genannt. Und dann gibt es noch ein Buzzcocks-Cover, was ich eine sehr gute Wahl finde. Ihr hört jetzt aber erstmal den Titelsong Get It Away, SSD. Das waren SSD mit Get It Away von der Get It Away 12-Inch und die Wiederveröffentlichung auf Trust gibt's mit Original Passet-Cover, Textblatt und einem SSD-Schriftzug-Stencil. Also das ist eigentlich alles ganz cool. Nur, wie vorhin schon erwähnt, bei solchen Wiederveröffentlichungen von so alten Sachen finden wir es hier geschlossen bei DIY Die. Immer sehr cool, wenn dann einfach noch ein bisschen extra Material mit dabei ist. Das hätte man hier irgendwie schon auch noch mit dazu packen können. Ansonsten schlägt Trust Records auch wieder völlig über die Stränge. Es gibt mehrere Limited-Farb-Versionen und eine Special-Version, bei der noch eine durchsichtige Flexi mit dem völlig überflüssigen Song Jolly Old Saint Nicholas von der Boston Rock Christmas Compilation dabei ist. Also die Reissue-Taktik, naja. Wir hören jetzt allerdings noch das coole Buzzcocks-Cover. Es ist die Cover No Reply. We'll be right back. waren SSD mit dem Buzzcocks-Cover No Reply von der sehr coolen und manchmal im besten Sinne ganz leicht weirden Get It Away 12-Inch. Ansonsten habe ich nichts Aktuelles oder sonstiges Freshes hier mit dabei. Und die nächste Platte, die ich dabei habe, gibt's bisher leider nicht als Wiederveröffentlichung, was mehr als überfällig ist, sagst du auch, ne? Voll, ja. Voll. Ich habe mir die Homeland-LP von Middle Class ergattert. Middle Class waren aus Anaheim, Kalifornien und haben 78 die sehr coole Out of Vogue 7-Inch veröffentlicht, die mehr oder weniger als die erste Hardcore-Punk-Platte gilt. 1980 kam dann die zweite 7-Inch Scavenged Luxury raus, die schon mehr so in die Richtung Post-Punk ging, und 82 kam dann die Homeland-LP auf Pulse Records raus. 9 Songs mit treibendem Bass und Einflüsse von so ein bisschen Joy Division und manchmal eher das bubbly-funkige von Gang of Four. Ist das eine Alarmanlage? Ja. Mhm. Und insgesamt auf jeden Fall voller Melancholie und Tristesse bei gleichzeitig immer vorantreibender Sehnsucht. Ihr hört jetzt den letzten Song von dieser schönen LP, der heißt Everything. Thank you. Hier ist immer noch DIY auf der 95,8 und es war ein Middle Class mit dem Song Everything von ihrer Homeland LP. Und Frontier Records hatten vor längerer Zeit schon mal die ersten beiden 7 Inches von Middle Class, sowie das auch sehr coole Demo von 77, mal als Compilation veröffentlicht, hatten wir hier auch mal mit dabei. Vielleicht kommt die Homeland LP ja auch noch dran. Es wäre wünschenswert. Genau. Bei sowas frage ich mich aber manchmal, ob das da nicht irgendwie, weil manchmal gibt es ja immer Probleme mit so Bändern nicht auffindbar und irgend sowas, weil an sich müsste die Nachfrage nach der Platte ja da sein. Das weiß ich nicht. Kann ich. Das wissen wir jetzt alles nicht. Ja. Ich weiß auch reine Spekulation. Ja. Kann auch sein, dass die das nicht wollen. Wer weiß. Das kann auch sein. Ja. Das kann auch sein. Aber das ist uns egal. Sich wirklich niemand dafür. Das kann auch sein. Dann wäre die Platte ein bisschen günstiger gewesen. Ja. Genau. So, jetzt machen wir wieder einen Schwenk. Es geht heute schön hin und her in dem Spektrum, das wir hier bei DIY or Die abbilden. Genau. Wir machen jetzt eine Reise nach Hannover. Genau, und gar nicht erstmal mit Musik, sondern Literatur. Ich habe ein Buch dabei. Wir haben hier manchmal schon Bücher vorgestellt. Heute ist es mal wieder soweit. Wieder ein Fachbuch zu, ich sage den Titel des Buches, wie der Punk nach Hannover kam. Und das heißt, das sagt eigentlich schon, worum es in dem Buch geht. Das Buch ist erschienen im Hirnkost Verlag und herausgegeben wurde das Buch von drei Personen. Einmal Klaus Abelmann, Detlef Max und Hollow Sky. Hollow Sky, kann ich gleich schon mal verraten, war der Herausgeber oder Mitgründer oder Mitbesitzer, wie auch immer man das dann nennt, vom No Fun Records, dem einflussreichsten Hannover Punk Underground Label und gleichzeitig auch einem der einflussreichsten Punk Labels Deutschlands. Dazu später noch ein bisschen mehr. Ich möchte sagen, dass ich das Buch, also ich bin so ehrlich zu den Zuhörern und Zuhörerinnen, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber mir einen Überblick verschafft, was da drin alles vorkommt. Also es behandelt die Jahre 77 bis 83, also die Anfangszeit des Hannover Punks. Also alle relevanten Bands der damaligen Zeit kommen vor. Teilweise kommen auch Musiker oder Musikerinnen der jeweiligen Bands auch selbst zu Wort. Bekannte Bands, Hannover, wo fange ich an? Es geht los bei Hansaplast und Bärchen und die Milchbubis, geht weiter zu Der Moderne Man oder Rotzkotz, also die Liste von einflussreichen Hannover, Punk, New Wave und später dann auch Hardcore-Bands ist ja sehr lange und ich würde ja sogar so weit gehen, und im Endeffekt wird es auch im Vorwort des Buches so beschrieben, dass es eigentlich so neben West-Berlin, Hamburg und Düsseldorf so die vierte große Punkstadt war. Ich will jetzt natürlich nicht München und Stuttgart und den Ruhrpott komplett unter den Tisch fallen lassen, aber das war schon maßgeblich die Epizentren, wo am meisten damals in den 70ern und vor allem natürlich 80ern dann auch abging. Das wird alles in dem Buch, so wie ich es gesehen habe, von vielen Leuten halt ja wiedergegeben, diese Zeit. Es sind auch sehr viel coole Fotos drin, also auch teilweise Fotos, die ich vorher noch, also nicht teilweise, sondern sehr viele Fotos, größtenteils, wo ich sie noch nie vorher gesehen habe. Sowas finde ich auch immer sehr cool. Also von all den wichtigen, bekannten hannoverschen? I don't know. Bands aus Hannover. und genau, also das ist wirklich sehr cool. Genau, es geht auch nicht nur um Musik, werden auch die Umstände der Stadt ein bisschen beschrieben. Also es geht auch um autonome Zentren wie dem Korn, was es bis heute gibt. Also das gibt es seit den 70ern und gibt es bis heute. Es geht gegen Ende dann auch kurz um die Chaostage in den 80ern in Hannover. Das wird kurz angerissen. Also es ist wirklich eine sehr runde Sache. Ich freue mich schon, das Buch zu lesen. Eine interessante Anekdote möchte ich euch aber vorlesen. Und zwar, die haben wir vorhin schon amüsiert gelesen. Und zwar vielleicht noch vorher noch die Erklärung. Es gab von dem besagten Label No Fun Records, wo wir auch später ein paar Veröffentlichungen hören werden, einen Sampler, der hieß, jetzt bin ich wieder durcheinander, Hannover Fun Fun Fun, beziehungsweise No Fun Hannover. Das ist so ein Wortspiel oder halt auch so, man müsste das Cover sehen. Wir werden auch sehr viele Fotos dann auch auf Instagram, damit ihr das seht. Auf jeden Fall gab es diesen Sampler und es war ein Live-Sampler, also ein Konzert mit mehreren Bands, unter anderem Hansaplast und viele mehr. Und dieses Live-Konzert wurde aufgezeichnet und auf Platte, also zumindest einige Stücke dann veröffentlicht. Und ein paar Punks aus Hannover, beziehungsweise Root Girls und Root Boys aus Hannover, haben eine Erklärung abgegeben und die möchten wir vorlesen. Übrigens steht hier richtig Hannoversche. Ah ja, stimmt. Ah, okay. Jetzt wissen wir Bescheid. Ja. Ich verkünde jetzt hiermit die erste Erklärung: Hannoversche Root Girls und Root Boys. Kein No-Fun-Festival. Warum dieses Festival? Es soll mal wieder bewiesen werden, dass es in Hannover sowas wie eine Punk, in Klammern Work, New Wave, in Klammern Kotz, oder ähnliche Schrott, in Klammern Lechts, Szene gibt, und damit ist auch jedes Arsch ohne R mitkriegt, wird der Dreck mitgeschnitten, um auf Vinyl gepresst, später in den Plattenläden unter Neue Deutsche Welle verkauft zu werden. Soweit so schön, aber auf diesem Sampler werden Gruppen darauf sein, von denen sowieso schon LPs, EPs existieren. Rotzkotz, Kaltwetterfront, Phosphor, Moderne Man, Hansaplast, einige Gruppen, die sich geweigert haben, an dieser Selbstbeweihräucherungsorgie einiger karrieregeiler Möchtegern-Mucker und New Wave-Gurus mitzumachen, werden also weiter um Übungsräume, Anlagen und ohnehin rare Auftrittsmöglichkeiten kämpfen müssen. Denn die Einnahmen aus den zwei Festivaltagen gehen völlig für die Produktion dieser Scheißplatte drauf. Wir brauchen dieses Erinnerungsstück nicht. Was wir brauchen, ist ein selbstverwalteter ständiger Treff, wo Gruppen von außerhalb spielen, Bands üben, Leute quatschen, Musik hören und Action machen können. Spätestens mit diesem Festival-Sampler wird endgültig die Trennung zwischen der Straße und diesen verhinderten Profimuckern gezogen. Euer Bild kommt in die Sounds, unsere Bilder in die Polizeiakten. Also stört das Festival, klaut die Kasse, denn wir können die Kohle besser gebrauchen. So viel dazu, was das die ist Root. Eine klare Ansage. Eine klare Ansage, No Fun Records. Wir haben vorhin darüber diskutiert, ich weiß nicht, auf wessen Seite ich mich stellen soll, weil No Fun Records hat ja die Hannover-Szene so abgebildet und so viel für die Musik getan, aber keine Ahnung, vielleicht haben auch die Root Girls und Root Boys was zu sagen. Ich bin unentschlossen, wer... Ich finde die Intention total super. Es ist halt tatsächlich aus heutiger Sicht ambivalent, weil wir ja auch große Fans von solcher Dokumentation sind. Ich finde es dennoch total cool, wie die sich gegen diese Dokumentation vom Zeitgeist aussprechen und sagen, die Räume und die Übungsräume und die Läden sind wichtiger. Also von dem her, Und ich habe das vorhin zum ersten Mal gelesen, kurz vor der Sendung hatte Andi mir das Buch gezeigt. Ich möchte auch einfach noch ganz kurz dazu sagen, dass ich es ganz schön aufgemacht finde. Und ich habe mir diesen Flyer durchgelesen und musste sehr lachen. Ich bin mir auch unschuldig. Ja, und ich meine, aber vielleicht waren ja die ganzen No-Fun-Bands ja auch ein bisschen zu schnöselig und das waren die Punks von der Straße. Ich weiß es nicht. Jetzt stellen wir lauter Mutmaßungen an von einer... Das sind geradezu Unterstellungen. Wir wissen es nicht. Nee, Spaß beiseite. Die Kasse. Ja, Spaß beiseite. Ich freue mich, dieses Buch zu lesen, weil... weil da bestimmt tolle Anekdoten drin sind. Ich möchte noch, bevor wir wieder zu... Das ist alles Teil von Punk, Punk, Punk. Genau, das steht an der Seite. Ich möchte noch kurz noch euch sagen, wer alles zu Wort kommt. Unter anderem Annette Benjamin von Hansaplast, Peter Ahlers von Blitzkrieg, Heinrich Dubel von Rosa, David Spoo von Klischee, Jens Gallmeier von der Moderne Man, Annette Simons von Bärchen die Milchbubis und noch einige mehr. Also es ist wirklich... Viele Leute, die was zu sagen haben und genau, super viele Flyer, genau, Poster, Fotos. Also ich habe da gerade so durchgeblättert, ist ganz schick. Ja, und wenn der Mitherausgeber des Buches ist ja von No Fun und wenn er diesen Flyer jetzt abdruckt im Buch, dann wird er, glaube ich, damit cool sein. Es ist auch wieder Teil der Dokumentation. Genau. Und von dem her cool, dass ihn irgendjemand aufbewahrt hat, dass man das jetzt heute überhaupt noch nachvollziehen kann. Ja. Genau, und jetzt hören wir sau viel Hannover-Punk. Genau, Jessie und ich haben einige unserer Lieblings-Hannover-Platten mitgebracht und wir hören jetzt mal vielleicht zwei, drei Songs am Stück, danach erzählen wir was, das werden wir jetzt mal ein bisschen spontan machen. Wir starten mit einer No-Fun-Records-Platte Und zwar einer Band, die nur eine... Von verhinderten Profimuckern. Das sind so verhinderte Profimucker, die auf No Fun Records rausgekommen sind. Eine Band, die hat nur eine 7-Inch, eine 7-Inch und eine 10-Inch rausgebracht, aber die 7-Inch ist das Relevante. Creedence. Und ihr hört den Song Heimkind. Viel Spaß. Früher Hannover Punk. Klaut die Kasse. Yeah! Hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8 mit der Hannover Spezial-Episode. Genau, mit der zweiten Hälfte der Sendung Hannover Spezial. Grund dafür ist die Veröffentlichung des Buches Wie der Punk nach Hannover kam auf im Hirnkost Verlag. Ja, der frühe Punk und der Punk der frühen 80er in Hannover. Und ihr habt jetzt dreimal alten Punk aus Hannover gehört. Gerade gehört habt ihr Blitzkrieg mit Todgeboren. Der Song ist vom Soundtracks zum Untergang 2 Sampler. Blitzkrieg, vielleicht das schon mal erwähnt, aus denen ist dann später Bosskops oder zum Teil Leute von Blitzkrieg haben danach Bosskops weitergemacht. Hört ihr dann, wenn vielleicht später ja noch. Davor habt ihr gehört. Spoiler. Ja. Davor habt ihr gehört eine, finde ich, sehr übersehene Band, mhm. Unterrock. Hetero Welt hieß der Song von der LP Mach mal deine Schnauze auf No Fun Records. Das ist leider das Einzige, was die je veröffentlicht haben. Eine total spannende feministische Band. Super Album, also wenn ihr das mal seht, besorgt es euch. Das ja. gibt's auch. Ich habe es immer oft recht günstig gesehen. Es ja. ist wirklich so wie es gibt so Bands, die werden so unrecht übersehen ja. und Unterrock gehört da dazu. Kann nur zustimmen. Voll. Und davor habt ihr Creedence gehört mit Heimkind. Creedence auch eine der wichtigen frühen Bands, aus denen später auch eine wichtige Band hervorging, zu die dann Jessie auch noch spielen wird. Genau, das waren jetzt mal meine drei Songs und jetzt übergebe ich an Jessie. Ich bin gespannt, was Jessie aus Hannover dabei hat. Mhm. Als erstes habe ich Hansaplast dabei, natürlich. Hansaplast veröffentlichten 79 ihre erste self-titled LP auf dem, ich glaube, eigenen Lava Records Label, bevor es dann ein Jahr später nochmal auf dem gerade gegründeten No Fun nachgepresst wurde. Absoluter Punk-Klassiker mit 12 Spitzensongs und von dieser LP hört ihr jetzt Für eine Frau, Hansaplast. Du bist doch gut der Kinderkrieger, du bist doch gut der Tütenschlepper, du bist doch gut im Hinternwacker, du kannst doch hoch mit Schuhen gehen. Wie hast du das geschafft? Mann, hast du viel Kraft? Wie hast du das geschafft? Hast du keine Angst? Wie hast du das geschafft? Wer hat dir das beigebracht? Dann sag der Typ als Kompliment. Es ist mir so egal, es ist mir scheißegal, es ist mir scheißegal. gezüchtet. Niemand geht mir nichts mehr. Alle haben recht. Ich hab ne Leute. Kaputte Tricks. Jeder ist alles. Jeder kann es sein. Ich frage mich, warum ich so glücklich bin. Ich frage mich, warum ich so glücklich bin. Ich frage mich, warum ich so glücklich bin. So glücklich bin, so glücklich bin. Gebrochene Körper, zerstörte Hoffnung. Leben erlebt, aber nie gelernt. U-Bahn-Straßen, Steckuhr, Nachbarn. Im Tag liegt noch ne Menge nach. Wenn du trägst, erfüllst du deinen Sinn. Oh, oh, oh. Wenn du trägst, erfüllst du deinen Sinn. Oh, baby. Das waren Blut und Eisen mit Dein Leben und davor Schrei doch Part 1 und 2 von ihrer ersten LP Schrei doch auf Weird System 1984 rausgekommen. Damit verlassen wir auch den Rahmen des vorgestellten Buches. Blut und Eisen sind dann nämlich nicht mehr mit dabei, können aber in einer Hannover-Folge nicht fehlen. Vor dem Hardcore-Punk gab es dann eher NDW und zwar, was hatte ich denn jetzt? Vor Blut und Eisen kam der moderne Man, genau. Mit der Unbekannte, mit dem schönen lakonischen Gesang. Davor Bärchen und die Milchbubis mit dem Spitzensong Egal, einer der besten Texte überhaupt. Bärchen und die Milchbubis von ihrer Dann macht es Bumm-LP, die 81 auf No Fun rauskam. Und davor Hansaplast für eine Frau. Und jetzt geht's noch ein bisschen weiter mit Hannover-Kram von Andi. Genau. Ich habe ja vorhin schon AJZ oder UJZ, wie es heißt, Korn erwähnt. Ein Laden, ein autonomes Zentrum aus den 70ern, was es bis heute gibt. Und 81 kam da der Sampler raus, Korn Live Abgeder. So heißt die Platte. Laut die Kasse. Ich glaube, das ist schon sehr Straße, was da drauf ist. Also die können die Kasse gebrauchen. zu hören sind da mehrere Bands. Klischee, Le Crash, Kaltwetterfront, Aristocats, Blitzkrieg und Woodstock. Alles live in der Korn, bis auf die Songs von Kaltwetterfront. Sehr gute Aufnahmen auch. Und da hört ihr jetzt gleich Klischee mit dem Song Hinterland. Da gibt es übrigens eine sehr gute Ansage, die passt jetzt zu Blut und Eisen. Also es wird ein guter Übergang, verspreche ich schon mal allen, die zuhören. Und im Anschluss hört ihr nochmal Hardcore aus Hannover. Vorhin schon erwähnt, die Boss Cops. Da habe ich vom We Don't Need Nuclear Force Sampler, einem internationalen Sampler auf Müll... Ja, Dinosaurier, das ist cool. We Don't Need Nuclear Force Sampler auf Mülleimer ist das erschienen. Und da ist der Song Jede 7 Sekunden drauf von Boss Cops. Sowjet Zweite Weltkriegspropaganda trifft deutschen Hardcore. So muss es sein. Zwei Songs hört ihr auf jeden Fall und danach gucken wir mal weiter. Klischee, Hinterland, Boskops, jede 7 Sekunden. Let's go. So, nachdem wir euch jetzt mit Pogo verwöhnt haben und dieses Kapitel abgeschlossen haben, kann ich wieder meine Blechdose ausgraben. DIY or Die und wir sind am Sendeende angelangt. Genau, das war gerade jede 7 Sekunden von den Boskops Und davor war zu hören Klischee mit Hinterland. Genau, und jetzt möchten wir uns dann auch verabschieden. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Wir sind hier jeden vierten Montag im Monat dran. Ansonsten könnt ihr die Playlist nachlesen auf unserem Blog diyoda-radio.blogspot.com. Und als Outro hören wir jetzt noch die Imo-Spatzen mit dem Song Bundeswehr. Genau, und wir danken fürs Zuhören, wollte ich nur. Oder wolltest du das auch sagen? Hatte ich schon. Ich hatte mich schon ganz artig bedankt. Ich wollte mich noch artig bedanken. Ja, wir bedanken uns beide fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Ciao.